português do Brasil. Os brasileiros. Zur Unterscheidung der in Portugal und der in Brasilien üblichen Aussprache hören Sie nun die Beispielwörter dieser Seite jeweils zuerst von einem portugiesischen und dann von einem brasilianischen Sprecher ausgesprochen. Hören Sie zu und vergleichen Sie. Portugiesisch. Französisch. Brasilianisch. Französ. Portugiesisch. Englisch. Brasilianisch. Inglês. Faz favor. Faz favor. Português. Português. Professor. Professor. Solteiro. Solteiro. Senhora. Senhora. Estudar. Estudar. Nome. Nome. Universidade. Universidade. Médico. Médico. Ótimo. Ótimo. Diretor. Diretor. Universidade. Universidade. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite.